Zum Neujahr zu C106 2017 nach dem Mondkalender feierten vom 27. bis zum 29. Januar in den russischen Städten Artjom, Usrisko, Nautka und Partizansko die Organisationen der Landsleute wie des Einheitsverbandes der Koreaner in der Primorsko-Region und der Autonomiegesellschaft der Koreaner für nationale Kultur in der Primorsko-Region Neujahrsfeste. Daran nahmen teil die Leiter der koreanischen Organisationen und die Landsleute aller Kreise und Schichten in der Primorsko-Region. Dazu waren eingeladen die Mitarbeiter der diplomatischen Vertretungen der TVRK und verschiedener Länder, der Vertreter des russischen Außenministeriums und die Persönlichkeiten der Administration und der gesetzgebenden Versammlung der Primorsko-Region. Die Redner verwiesen darauf, dass Kim Jong-un in seiner Neujahrsansprache die Aufgaben dafür gestellt habe, in diesem Jahr des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli und des 10. Jahrestages der Veröffentlichung der Deklaration vom 4. Oktober mit vereinter Kraft der gesamten Nation im Norden, Süden und Ausland einen breiten Weg zur selbstständigen Wiedervereinigung zu eröffnen. Auf den Veranstaltungen gab es künstlerische Darbietungen,